Deutschlandfunk. Atelier Neuer Musik. Avancierte Musik und die sozialen Medien haben sich für dasselbe Attribut entschieden. Neue Medien, neue Musik. Nimmt man die Initialen dieser beiden sich also frisch und originell verstehenden Formate, verbindet sie sogar exakt der gleiche Nenner, NM. Diese Synchronizität eröffnet ein Spielfeld, um einmal nach der Verwandtschaft von neuer Musik und neuen Medien zu fragen. Nach Koppelungs- und Nutzungsmöglichkeiten, Affinitäten und Widersprüchen, Gefahren und Chancen. Mein Name ist Anna Schirmer und ich gehe diesen Fragen im Gespräch mit ambitionierten Nutzern oder wie es in der digitalen Welt heißt, Usern der neuen Medien aus dem Feld der neuen Musik nach. Die Entstehung einer neuen Musik. Der Komponist Moritz Eggert ist ein Pionier der neuen Musik auf dem Feld der neuen Medien. Vor 10 Jahren gründete er den Bad Block of Music. Als Pianist ist er nicht nur auf den Tasten des Klaviers gewandt, sondern auch auf der Klaviatur der neuen Medien. Ja, also ich war sicherlich einer der ersten Komponisten, ohne mir auf die Schulter klopfen zu wollen, aber ich war sicherlich einer der ersten, der überhaupt Internet hatte und das auch benutzte. Das lag daran, weil ich einfach schon immer computerinteressiert war und auch Freunde hatte, die sich da auskannten und war deswegen vielleicht ein bisschen Early Adopter dann in dem Moment. Und dann hat mich das natürlich auch sofort interessiert, was ist das Potenzial eben, was hat sich an der Kommunikation verändert und wie muss sich das auf die Musik auswirken. Kulturraver Johannes Kreidler könnte man als ersten Influencer der neuen Musik bezeichnen. Mit seinem Blog kulturtechno.de kommentiert und beeinflusst er nicht nur ästhetische Strömungen wie Konzeptualismus oder neue Diesseitigkeit, sondern stößt im Netz auch Debatten zu den Folgen der Digitalisierung für die zeitgenössische Musik an. Ich jedenfalls empfinde es eigentlich schon als einen Glücksfall, dass in meiner Jugend eine Revolution stattgefunden hat, und zwar die digitale Revolution. Und diese Möglichkeiten, ja, die ich eigentlich auch als Avantgarde empfinden würde. Doch, mir kommt es wirklich so vor, ich bin so alt, dass ich noch die analoge Welt kenne, und aber so jung, dass ich die neue, aber auch, denke ich, voll umfänglich auch annehmen kann. Und insofern die Wucht der digitalen Revolution wirklich sehr stark spüre. Die Sopranistin Irene Kurka hat in einem neuen Medium ihr Spielfeld gefunden. Sie betreibt den Podcast Neue Musik leben. Ein Instrument der neuen Medien, das sich gleichermaßen für die Selbstvermarktung wie auch als Lobbyinstrument für die Vermarktung der neuen Musik eignet. Das eine bedingt ja das andere. Also ich mache ja leidenschaftlich gerne neue Musik. Also ich bin ja Sängerin. Und ja, ich verrate natürlich auch viel über den Alltag oder wie ich über Dinge denke oder wie man Dinge vielleicht auch besser machen kann. Insofern ist es auf jeden Fall eine Kombi, ja. Martin Schieber schließlich veranstaltet mit Netzwellen oder Wireless groß angelegte Projekte, die neue Musik und neue Medien zu koppeln wissen. Der Pianist und Komponist vertritt eine optimistische These mit Blick auf die ästhetischen Potenziale der sozialen Netzwerke. Natürlich ist das ein interessantes Thema, sag ich mal, wie man jetzt neue Medien verwenden kann, um über neue Musik zu kommunizieren oder sogar, was ich noch interessanter finde, wie man innerhalb der sogenannten neuen Medien eben auch neue Musik schaffen kann und aus diesen Medien heraus. Kann das wirklich zusammengehen, neue Musik und neue Medien? Auf den ersten Blick eröffnet sich ein großer Widerspruch, denn die neue Musik ist nun gerade nicht dafür bekannt, sich massenwirksam zu präsentieren. Oder das überhaupt zu wollen. Vielmehr verfolgt die musikalischen Avantgarden der Ruf, eine zumindest vermeintlich exklusive Spielart elitärer Zirkel zu sein. Und das auch zu forcieren. Lieber richtet man sich in einem elfenbeinfarbenen Sperrbezirk ein, um ein weiteres Klischee zu bedienen. Schon 1944 flößte die Kulturindustrie Theodor W. Adorno in seinem Resümee Grauen ein. Was als Fortschritt auftritt, das unablässig Neue, das sie offeriert, bleibt die Umkleidung eines Immergleichen. Um wie viel mehr gilt das für die Kulturindustrien 2.0? In den neuen und vermeintlich sozialen Medien verschiebt sich die Grenze des Sagbaren tagtäglich. Die aktuellen politischen Entwicklungen sprechen Bände. Aber Medienumbrüche lassen sich nicht ungeschehen machen. Konstruktiver als der kulturpessimistische Blick ist ein neugieriges Zugehen auf die neuen Optionen. Schließlich traten die Pioniere der digitalen Gründerzeit in den 90er Jahren selbst mit einem expliziten, ja revolutionären Avantgarde-Gestus an. Demokratisierung, Öffentlichkeit und Interaktivität jenseits der Leitmedien schrieben sich die Väter des Internets auf die Fahnen. Hier klingt fast der gute alte Vertrag der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten an, die heute um ihr Überleben kämpfen. Aber kann das Netz diese Funktionen übernehmen? Die verkürzte Mitteilungskultur der sozialen Netzwerke scheint nicht unbedingt adäquat für die hochkomplexe zeitgenössische Musikkultur. Andererseits haben Pioniere wie Erik Satie oder John Cage schon vor langer Zeit bewiesen, dass Kürze Würze bereithalten kann. Auch sind die transkulturell und international vernetzenden Potenziale des World Wide Web nicht einfach von der Hand zu weisen. Aber halten die Kommunikationsmedien der Digitalisierung auch kreative Potenziale für die neue Musik bereit? Bollock, du geile Schnitte! Bollock, du geile Schnitte! Die folgenden Texte sind originale Beiträge aus dem Forum der Homepage von Michael Ballack. Zwischen Weihnachten 2005 und Neujahr 2006. Die Rechtschreibung und Aussprache folgt der schriftlichen Vorlage. Hey, Balle, ich will dir ja nicht in deine Entscheidung reinreden, aber du solltest dich mal fragen, wo deine ganzen Fans sind. Ich glaube nicht, dass es in Spanien so viele von uns gibt wie in Deutschland. Außerdem musst du auch an deine Familie denken. Simone und deine Kids fühlen sich doch in München total wohl. Und du auch. Ich kann nicht verstehen, wie du nur daran denken kannst, hier in Deutschland alles aufzugeben und dann bei diesen ganzen Reichen zu spielen. Denen geht es doch gar nicht mehr um den Fußball an sich. Denen geht es doch nur um dabei für sie rausspringt. Und Real Madrid ist auch nicht mehr das, was es einmal war. Und außerdem glaub ich nicht, dass die dich dort mit offenen Armen empfangen werden. Ich weiß ja, das ist der große Traum eines jeden Fußballers ist, einmal bei den Königlichen zu spielen. Aber denk immer daran, du bist und bleibst Deutscher. Aber bei einem kannst du dir sicher sein, egal wo du hingehst, deine wahren Fans werden dich nie im lassen. Naja, dir und deiner Familie ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest. Von Kimi 05. Bollock, du geile Schnitte! Bollock, du geile Schnitte! Hallo Michael, erstmal frohe Weihnachten! Martin Tschieber und Irene Kurker agieren als Solisten bei Moritz Eggerts Klavierlied Ballack, du geile Schnitte. Schon 2006, also vor dem großen Boom der sozialen Netzwerke, schuf der Komponist eine Art Referenzwerk der neuen Musik auf dem Feld der neuen Medien, weil er sich für die musikalischen Potenziale der neuen Kommunikationstechnologien interessierte. Hallo, hab gerade und dann war eben diese Idee, eben plötzlich auch mal Gästebuch-Kommentare einfach zu vertonen, die lag dann irgendwie auf der Hand. Und das hat sich einfach angeboten, weil ich dann auch es lustig fand, wie die Sachen dann total falsch geschrieben waren oder wie man zum Beispiel so Emojis, das gab es ja damals noch gar nicht, das Wort Emoji, aber wie man eben so bestimmte Abkürzungen und sowas einfach dann auch in Musik umsetzen kann und so. Also das lag irgendwie so nahe als Idee. Du bist mein großes F. Du bist mein großes F. Du bist mein großes F. Vorbild im Fußball. Ja, aber es war jetzt nicht so, dass ich mich da hinsetze und sage, ich muss jetzt hier was bahnbrechend Neues schaffen, sondern es ist einfach aus einem spielerischen Impuls heraus entstanden, diese Idee. Hi Michael Ballack, ich wünsche dir nachträglich ein frohes Jahr 2006. Mach weiter so. You are the best. Schreib mal zurück an ist gleich wondergirl123@web.de. Das ist ein Stück von 2006. Da gab es also in dieser Form noch gar keine sozialen Medien wie jetzt Facebook und Twitter. Aber eben das Gästebuch ist so eine Art Vorform der Social Media, wo man also schon durchaus sich irgendwie verewigen und auch kommunizieren konnte. Und Moritz hat das auf eine sehr humorvolle und musikalisch ganz wunderbare Art eben vertont wirklich. Die Texte sind natürlich zum Teil etwas vulgär und wie das halt in solchen Plattformen manchmal zu finden ist. Ich liebe dich, ich liebe dich. Deine Martina, Ballack, du geile Schnitte. Ich finde, das ist ein sehr, sehr reizvolles Stück, weil es eben einerseits das natürlich ein bisschen karikiert, aber irgendwie auch nicht so arrogant jetzt diesen Postings begegnet, sondern das durchaus irgendwie als authentische Äußerung auch zu schätzen weiß. Also ganz liebe Grüße an deine Family und von mir noch einen dicken Kutscher für dich. Lieb's euch alle, besonders mein Mörse hinein, weil sie Hackchen, die Jojo, mein Muckchen und ohne Namen. Also alle, die mich kennen und alle, die den Bahnen genauso leben wie ich und Türli Nokritz et al. HSV und Mainz Fans. Ciao, ciao, die Kira. Und der Witz an der ganzen Sache ist mit den Rechtschreibfehlern. Also wenn tatsächlich mal ein Wort komisch aus meinem Mund klingen sollte, dann kann es sein, dass das an dieser Rechtschreibung liegt. Was man auf der CD dann nicht sieht, es gibt in diesen Einträgen oder in den Noten auch die Smileys. Und ich habe es ja auch ein paar Mal konzertant gemacht, da darf ich dann halt smilen wie das Smiley. Hallo, mein Hund hat gerade im Schlaf gebellt. Wie süß. Es war auch Moritz Eggert, der Irene Kurker auf eine Idee brachte, um selbst zu einer Pionierin im Punkto neue Musik, neue Medien zu werden. Seit 2018 betreibt die Sopranistin den ersten Podcast der Avantgarde-Szene. Neue Musik leben. Also Also Podcast, da habe ich, glaube ich, sogar Sie ein bisschen angeregt, weil wir kennen uns ja auch schon lange, weil ich habe schon lange das auch im Blog immer wieder mal geschrieben, dass es eigentlich so einen neuen Musik-Podcast mal geben müsste und dass das auch eine Form ist, die von sehr vielen Menschen genutzt wird, gerade wenn sie zum Beispiel lange Autofahrten haben oder lange joggen gehen oder sowas, ist Podcast eigentlich ideal, also um eben bestimmte Inhalte auch zu verbreiten. Und dann habe ich mir das halt, auf meinem Handy angeguckt. Ich finde es auch schön, dass man mal keinen Bildschirm braucht, also dass es nur Audio ist. Ich liebe dieses Format, dass es so menschlich ist, also eben Radio ist manchmal ein bisschen, sag ich mal, steriler. Und dann dachte ich, das wäre ja vielleicht was für mich. In der heutigen Folge habe ich ein Interview mit Moritz Eggert für euch. Moritz Eggert ist Komponist, Pianist, Autor und Professor. Links zu ihm findest du, wie immer, in den Shownotes. Moritz Eggert brachte die Sopranistin nicht nur auf die Idee zu ihrem Podcast. Ich hatte mich dann auch sehr schnell entschieden, weil ich natürlich überlegt, okay, wer ist mein erster Interviewgast? Und da wollte ich dann jemanden nehmen, mit dem ich sehr gut zurechtkomme, wo ich weiß, dass der auch was Schönes erzählen kann. Und wenn er natürlich auch ein bisschen bekannt ist, schadet es ja auch nicht. Und so war eigentlich für mich sehr, sehr schnell klar, dass ich mit Moritz starten möchte. Genau. Meine erste Frage ist, wie bist du zur neuen Musik gekommen? Ich glaube, das war vor allem über Erik Satie und Charles Ives, glaube ich, waren so die wichtigsten Inspirationen. Da war ich so ungefähr 15. Also bis dahin hatte ich mich eigentlich wenig überhaupt für klassische Musik interessiert, also weniger, als ich vielleicht hätte tun sollen. Man könnte Erik Satie als einen Vordenker der neuen Musik in den neuen Medien bezeichnen. Schon vor 100 Jahren demonstrierte er mit seiner Musique d'Ameublement, Möbelmusik, dass Kürze Würze bereithalten kann, dass Einfachheit nicht unbedingt Oberflächlichkeit bedeuten muss, dass Konzepte Gehalt erzeugen können. Musique d'Ameublement ist durch und durch industriell. Wir wollen eine Musik einführen, die die natürlichen Bedürfnisse befriedigt. Die Kunst gehört nicht dazu. Betreten Sie kein Haus, das nicht Musique d'Ameublement verwendet. Schlafen Sie nicht ein, ohne ein Stück der Musique d'Ameublement gehört zu haben, oder Sie werden schlecht schlafen. Die Musique d'Ameublement erzeugt Schwingungen. Sie hat kein weiteres Ziel. Für ihre Podcast-Idee brauchte Irene Kurka außerdem nicht zuletzt technisches Know-how. Als ich mich mit dem Gedanken wirklich getragen habe, einen Podcast zu machen, habe ich mich halt schlau gemacht. Und das Tolle ist, es gibt auch Podcasts über Podcasten. Und dann habe ich Aufnahmetechnik gelernt, also ich sag mal die Basiskenntnisse. Und dann habe ich mir halt auch einen Redaktionsplan gemacht. Und habe gesehen, doch, da ist einiges. Also ich kann eigentlich die nächsten 3 Jahre senden. Seit April 2018 sendet Irene Kurka im 14-tägigen Turnus immer dienstags und hat in bislang 28 Folgen in verschiedenen Themenschwerpunkten und mit vielen Gesprächspartnern über das neue Musikleben gesprochen. Neben Moritz Eggert und Johannes Kreidler steht demnächst ein weiterer fleißiger User der neuen Medien aus dem Feld der neuen Musik auf dem Redaktionsplan. Der Pianist und Komponist Martin Tschieber ist der Meinung, dass mit den sozialen Netzwerken mehr möglich ist als das Posten von Konzertankündigungen oder die Verbreitung über bereits Bestehendes. Es gibt ja diesen wunderbaren, sehr viel zitierten Satz von Marshall McLuhan: The medium is the message. Ich finde, das ist sehr wahr. Also das besagt im weitesten Sinne, dass Medien auch den Inhalt beeinflussen oder irgendwann sogar vielleicht selbst zum Inhalt werden. Die Diese Theorie brachte Martin Tschieber zum Nachdenken, wie man das kreative Potenzial der sozialen Netzwerke für eine neue Musik nutzbar machen könnte. Vor gut 3 Jahren hatte ich die Idee, eben die sozialen Netzwerke nicht mehr nur für Werbung zu nutzen, sondern eben aus den sozialen Netzwerken heraus etwas Konstruktives, Kreatives zu machen, was man dann hinterher auch in einem Konzert oder auch in einer Rundfunksendung zum Beispiel präsentieren kann. Also das kreative Potenzial von Facebook und Twitter war das in diesem Fall speziell auszuschöpfen. Wie etwa Gerhard Stäblers Internet 1.5. wo Reihen von Zahlen nicht nur die Auswahl des Klangmaterials bestimmen, sondern sämtliche Parameter der Komposition definieren. Alles steht mit allem im Zusammenhang, stellt aber gleichzeitig, wie das Material selbst, einen Ausschnitt dar. Wie im gleichnamigen Computernetzwerk sind in Internet 1.5 Wechselspiele, Wechselwirkungen und Eingriffe in gegebene Systeme wichtige Aspekte der kompositorischen Konzeption. Gerhard Stäblers Internet 1.5 war Teil eines Konzertkonzepts, das Martin Tschieber im Nachdenken über die konstruktive und kreative Nutzung der sozialen Netzwerke entwickelte. Das war eigentlich die Geburtsstunde eines neuen Konzertkonzepts, das es in dieser Form, in dieser intensiven Form eigentlich bisher noch nicht gegeben hat. Das sogenannte Social Media Klavierkonzert oder Social Media Klavier Recital, wo es eben ganz viele Aspekte gibt, wie ich eben ganz optimal diese Netzwerke dafür nutze, Konzertprogramme aus den Netzwerken heraus zu gestalten in einer intensiven Vernetzung. Das erste Social Media Klavier Recycle fand 2017 in der Tonhalle Düsseldorf statt. Der Name lautete Wireless mit großgeschriebenem Wir, womit Vernetzung und Interaktion gleichermaßen bezeichnet wurden. Da war erst einmal die Idee, dass es einen Aufruf gab in den Netzwerken, dass wirklich jeder, der wollte, mir ein kurzes Klavierstück komponieren und dieses in den sozialen Netzwerken Facebook und oder Twitter posten konnte. Da gab es einige Vorgaben, unter anderem war halt die Idee, dass die Stücke aufeinander reagieren. Da gab es so einen Materialpool, aus dem die sich alle gespeist haben. Ja, und da wurde so ein bisschen der musikalische Staffelstab eben weitergereicht von Stück zu Stück. Mindestens die Hälfte der eingegangenen Kompositionen gehen auf dieses Stück in irgendeiner Form ein. Und da war für mich eben die Idee, meine Facebook-Timeline mal unter ganz anderen Gesichtspunkten zu betrachten, nämlich unter mathematischen Gesichtspunkten und aus Parametern meiner Timeline, zum Beispiel Uhrzeiten und anderen Nummern, Zahlenreihen zu erstellen und die eben ja in einem seriellen Verfahren eigentlich in eine Komposition einzubinden. Ich habe mir dann auch einen kleinen Witz erlaubt und am Ende noch die Quarte FB, also für die Abkürzung für Facebook, dann sogar auch noch in das Stück als Schussintervall sozusagen rein komponiert. Aber das ist dann vielleicht eher etwas aus dem Bereich des Humors. Insgesamt gingen rund 40 Einsendungen ein. Von Avantgarde bis Pop, über konzeptuelle und multimediale Stücke bis hin zu interaktiven Formaten. Darüber hinaus war eben die Idee, dass das Konzertpublikum auch noch in Echtzeit in der Lage sein sollte, das Klanggeschehen mitzubestimmen, mit Hilfe der Smartphones oder welcher Geräte auch immer, die man so mitführt. Chiba sieht in dieser Interaktion eine der grundlegenden kreativen Potenziale der Netzmusik. Die Publikumspartizipation ist für den Pianisten und Komponisten der entscheidende Faktor eines Paradigmenwechsels infolge der digitalen Revolution. Ist jetzt jeder auch ein Sender, weil er eben aktiv mitbestimmen kann, was auf der Bühne passiert. Und das ist für mich natürlich auch eine ganz neue Herausforderung, weil ich eben nicht mehr vor dem Konzert sicher auf die Bühne gehen kann mit dem Gefühl, ich weiß ganz genau, was jetzt in den nächsten anderthalb Stunden da ablaufen wird, sondern es verändert sich alles dynamisch. Ein Jahr später folgte beim Saarländischen Rundfunk eine Fortsetzung mit dem Titel Netzwellen. Hier kam zum globalen Netzwerk der sozialen Medien noch das gute alte Radio als Multiplikator für Publikumspartizipationen dazu. Etwa gab Chiba den Facebook-Usern und Radiohörern bestimmte Abschnitte zur Abstimmung frei. Und doch sind die interessantesten Werke seiner Social-Media-Klavier-Recycles jene, welche die Medialität selbst künstlerisch reflektieren. Wie etwa Sarah Nemtsovs Cash, das die digitale Wirklichkeit mit musikalischen Mitteln reflektiert. Bei dem Stück geht es eigentlich um digitale Erinnerung. Und der Cache, das ist ja bekannt, das ist der Zwischenspeicher. Man kennt das zum Beispiel von diversen Webbrowsern. Wo also dann Inhalte zwischengespeichert werden, damit sie dann, wenn man sie das nächste Mal aufruft, eben schneller bereitstehen. Das ist ja praktisch, aber jeder kennt auch, wenn dann der Speicher zu voll ist, dann verlangsamt das System. Also das ist so ein bisschen die Dialektik des Zwischenspeichers. Und das kann man sehr schön natürlich in die reale Welt auch übersetzen, nämlich auf reale Erinnerungen. Wenn man jetzt das Stück hört, wird man natürlich das 1:1 nicht raushören, zum Glück. Das kann hinweisen natürlich auf emotionale Entwicklungen, die man durchmacht, aber es können natürlich zum Beispiel auch Datenströme sein, die eben dicker und dünner oder intensiver und weniger intensiv werden in der Musik. Bei aller netzaffinen Euphorie ist Martin Chiba wichtig, dass wir eigentlich ganz am Ende auch wieder den Weg aus dem Netz hinausfinden. Gerade deswegen finde ich eben, dass diese Projekte, die letztlich dann aus den Netzwerken heraus auf Klaviermusik zielen, dass die ganz besonders aktuell sind, weil vielleicht die drängendste Frage unserer Zeit heute in puncto Digitalisierung ist eben diese Schnittstelle. Ja, also inwieweit verändert die digitale Realität die analoge, aber andersherum auch. Klavierstücke können in einer sich stark verändernden medialen Welt als vertraute Projektionsflächen dienen. Neutralisation von Johannes Kreidler hat Martin Chiba ganz klassisch und ohne Netzbezug eingespielt. Allerdings ist der Komponist selbst eine wichtige Gestalt auf dem Parkett der neuen Medien. Musik Johannes Kreidler ist der vielleicht erste Influencer der neuen Musik. Na gut, ich hatte mal eine Zeit, da war ich auf Facebook sehr aktiv, wo ich so die Idee von Konzeptmusik sehr forciert oder jedenfalls fiel mir einfach viel ein. Da war Facebook meine tägliche Bühne für Notationsgrafiken, für kleine Konzepte oder so etwas. Und es wurde dann zeitweilig schon gesagt, dass ich da also tatsächlich doch einigen Einfluss üben würde oder zumindest, dass das stark wahrgenommen wird. Man könnte Johannes Kreidler auch als Netzaktivisten bezeichnen, indem er auch politische Themen konzeptuell und ästhetisch in den Diskurs um die Diesseitigkeit der neuen Musik einbringt und der die popularisierenden Potenziale des Netzes auch für sich zu nutzen weiß. 2010 entstand Requiem, ein Stück aus den neuen Medien heraus. Tod in Commander Keen 1. Tod in Commander Keen 2. Tod in Arkanoid. Tod in Alien Fires 2199. Tod in Apache Strike. Im Computerspielen stirbt sehr, sehr oft der Held oder die Heldin. Und jetzt aber in älteren Computerspielen, so aus den 80er oder frühen 90er Jahren, da waren auch die Mittel für Computerspielmusik sehr limitiert. Es haben nur so einen 8-Bit-piepsigen Sound. Tod in Kong. Tod in Commander Keen 3. Tod in Commander Keen 4. Tod in Barbie Supermodel. Na gut, aber wie haben jetzt da dann die Komponistinnen und Komponisten für Computerspiele dann halt dieses ja eigentlich große Thema, der Tod, dann im Klanglicht dargestellt? Tod in Captain Comic. Tod in Cat. Und dank dem Internet, diesem Archiv, habe ich dann mal ganz viele alte Computerspiele mir zusammengesammelt und so im Emulator dann wiederum abgespielt und dann immer diese Momente wiederum gesampelt, also einfach aufgenommen, wo dann der Held oder die Heldin stirbt. Und daraus habe ich dann eben so ein Stück gemacht, wo das dann gruppiert wird, solche Arten von Todesmelodien, also sozusagen lauter Miniatur-Requiems, die da mit sehr begrenzten Mitteln damals komponiert wurden. Das ist gewissermaßen Medienarchäologie. Indem er sich auf Medienarchäologie beruft, zeigt Kreidler seine auch theorieaffine Auseinandersetzung mit den neuen Medien. Das beweist er auch in seinem jüngst erschienenen Buch Sätze über musikalische Konzeptkunst, wo er seine Sicht auf das Internet als tägliches Festival reflektiert. Na, da beschreibe ich mal aus meiner Sicht heraus, wie ich morgens gewissermaßen den Computer anmache, dann geht mein Festival los, also was ich da so für Webseiten besuche, für internationale Blogs zur neuen Musik, wie ich mir Informationen auf Facebook beschaffe und selber eben auch etwas dazu beisteuere. Als Kind habe ich halt noch neue Musik im Radio aufgenommen, nachts auf Kassette. Ja, und es hat mich Jahre gekostet, bis ich endlich mal von Xenakis dann ein Stück endlich kennenlernen konnte. Also da habe ich, ja, ich habe Jahre verloren, kann man eigentlich sagen. Heute ist es alles sehr zugänglich. Deshalb bin ich da auch immer noch so ja, euphorisch angesichts der Tatsache, dass ich so viel jetzt im Netz hören kann, dass ich gewissermaßen ein Festival erlebe. Wie Cheeber interessiert Kreidler der virale ästhetische Transfer zwischen analoger und digitaler Wirklichkeit. Das Internet nutzt er als ästhetische wie als kulturpolitische Plattform. Ich selber habe mal in einem Musiktheaterstück namens Audio Guide habe ich eine Diskussion, die auf Facebook geführt wurde, wiederum inszeniert auf der Bühne. 2012 bei den Donaueschinger Musiktagen hatte ich eine Protestaktion gegen die Fusion der SWR-Orchester gemacht und das hat dann auch einigen Widerspruch hervorgerufen. Meine Damen und Herren, was Sie jetzt nicht im Radio sehen können, mir entgegen lief ein Performer. Er hat sich ein Cello und eine Geige aus dem Orchester gegriffen von zwei Musikern, die dort ja schon sitzen. Der Performer ist auch kein Unbekannter, das ist der Komponist Johannes Kreidler, der auch an diesem Festival eine Uraufführung haben wird. Also er schraubt jetzt an den Wirbeln der beiden Instrumente und schraubt die Saiten ab. Ja, da sind jetzt die Saiten schon runter von der Geige. Ja, was macht er da? Er scheint irgendwie die Saiten hinter dem Instrument, hinter der Geige zu verknoten. Ah, jetzt sehe ich es. Er hat die Geige und das Cello über die Saiten zusammengeknotet. Oh je, ja, das sieht brutal aus. Die Geige hängt am Cello über die Saiten verbunden. Komponieren bedeutet ein Instrument bauen. Wie auch immer das dann aussieht. Aber Institutionen müssen den Komponisten die Mittel zur Verfügung stellen. Wenn die Institution selber Hand anlegt, dann nimmt die Kunst Schaden. Das ist kein Kunstwerk. So sieht die Fusion zweier historisch gewachsener Klangkörper aus. Die Live-Aktion fand auch ihren Weg ins Netz und lieferte Johannes Kreidler die Partitur für sein Musiktheaterstück Audio Guide. Auf Facebook gab es dann eine lange Diskussion darüber, ja, über Chancen und Probleme von politischer Aktionskunst. Und das erschien mir als ein vorzügliches Material, das dann wiederum auf die Bühne zu bringen. Und so wurde das dann inszeniert und man hat auf der Videoleinwand oben drüber dann aber auch immer gesehen, die Quelle, also wirklich den Facebook-Beitrag, der dann auch von Schauspielern gespielt wurde. I hope you really don't want to get in the contest of putting on the poor mouth. Rest assured that I'm significantly more penurious than you are. It has been so for many more years. This preaching to the choir may create good feelings among friends and colleagues, but it doesn't move the actors who need to be moved. An action directed to an audience of sports fans or news reporters or radio administrators would have been more to the point. This is a criticism of your allies, not your opponents, and the issues here are not limited to the local situation. It is a bit perverse of musicians supposedly interested in innovation to invest so much in received structures. However, while they appear to have treated us in the past, almost every institutionalized and from above commanded protest, and especially from a minority in between the social and cultural political system, like contemporary music scene, done, performed by a single artist who was commissioned for this on a festival of the partisans of contemporary music. This has no lasting effect to change things. Only collective, spontaneous protest of many, many composers and musicians would be effective and might have the chance and the power to change things. Art and music must stay independent from any institutionalized and from above commanded or commissioned, even so-called agents. Strukturell erinnert das Stück an Ballack, du geile Schnitte, wo Moritz Eggert Gästebucheinträge von der Homepage des Fußballers vertonte. Ballack, du geile Schnitte! Ballack, du geile Schnitte! Aber auch Eggert ist längst von einer unpolitischen Nutzung der neuen Medien abgekommen und betont vielmehr die politischen Potenziale der Vernetzung. Was ich halt attraktiv finde, ist zum Beispiel, dass ich mit diesen Medien in den Alltag auch eingreifen kann auf eine andere Weise. Also es gibt ja zum Beispiel diese Aktionen, die zum Beispiel jetzt gerade in Holland sehr viel gemacht wurden, als man dagegen Orchesterkürzungen protestiert hat, ist diese Flashmobs, die man organisiert hat, dann tritt plötzlich das Konzertgebäudeorchester am Bahnhof in Amsterdam auf und die haben sich alle vorher über soziale Medien eben verabredet und dann sind da plötzlich lauter Musiker und auf Kommando holen die ihre Instrumente raus und fangen an zu spielen. Das wäre jetzt ein Beispiel, wie man soziale Medien nutzt, um etwas zu machen, was vielleicht vorher gar nicht so möglich gewesen wäre. Bei aller Euphorie sind die User der neuen Medien in der neuen Musik durchaus kritisch. Musik Podcasterin Irene Kurker betont die Ablenkungspotenziale der sozialen Netzwerke. Man kann ja auch einfach sehr viel Zeit auf seiner Facebook-Seite verbringen. Für die Künstler, wo das Teil ihres künstlerischen Schaffens ist, ist es großartig. Aber die, die vielleicht Klavier üben gehen sollten, die dürfen dann wieder aufpassen, dass sie sich dann nicht verdaddeln. Netzwellenaktivist Martin Schieber ist Optimist in puncto neue Medien, gibt aber zu bedenken. Natürlich ist es so, dass da viele Dinge sind, über die man diskutieren muss, vielleicht jetzt auch gar nicht so sehr in Bezug auf Musik oder in Bezug auf kulturelle Projekte, sondern eben zum Beispiel dieses Phänomen des Hate Speech oder was da eben, oder die Fake News, die da eben auch verbreitet werden. Aber das sind Dinge, die, glaube ich, eine hohe Medienkompetenz einfach vom Nutzer erfordern. Kulturraver Johannes Kreidler schätzt zwar die Vermarktungspotenziale des World Wide Web. Er kritisiert aber die Ausbildung neuer Machtstrukturen, den Verlust künstlerischer Entschleunigung und dass natürlich das Netz nur so ein halbfreier Ort ist, weil sich eben dann doch wieder gewisse Machtstrukturen ausbilden oder weil sich eben auch gewisse Rahmenbedingungen ergeben, dass das Netz im Gegensatz zum Konzertsaal eben mehr so was ist wie ein Ausstellungsraum eigentlich, wo eben der Hörer, die Hörerin sich selbstständig bewegt und halt von hier zum nächsten klickt. Auch Moritz Eggert vermisst bei aller Euphorie das Feine oder Langsame, wünscht sich Oasen der Innigkeit und Ruhe und beobachtet netzpolitische Entwicklungen mit Sorge. Ich war am Anfang da auch eher sehr, sehr positiv gestimmt und dachte, ja, jetzt ist alles frei verfügbar. Und dann kamen diese ganzen Probleme dann natürlich. YouTube fing plötzlich an, GEMA-geschützte Inhalte zu blockieren. Dann finde ich auch diese ganze Datenschutzgeschichte ein immer größeres Thema. Und deswegen habe ich dieses Ich akzeptiere die Nutzungsbedingungen, wo ich die Nutzungsbedingungen von Google komplett vertont habe. Kann das wirklich zusammengehen? Neue Musik und neue Medien? Ganz bestimmt. Die kreativen Potenziale haben wir gehört. Man kann mit einem Computer Kunst und Schönheit schaffen. Der Chaos Computer Club weiß aber auch: öffentliche Daten nutzen, private Daten schützen.